Sunday Service mit neuer Musik zwischen Pop und Elektronik, gerade eben zum Beispiel gehört Serious Mo. Dann verbirgt sich der Berliner Produzent Moritz Friedrich. Der hat gerade mit Enthusiast sein zweites Album veröffentlicht. Enthusiast, zweites Album, in diesem Fall ist der Mythos des schwierigen zweiten Albums Wirklichkeit geworden. Sein Debütalbum hat 2010 erschienen. Mosaik hieß es damals und ja, das neue Werk wurde immer wieder verschoben, umstrukturiert, neu gemacht und endlich ist er zufrieden damit. Der Serious Mo, der Track Congratulator war gerade eben zu hören. Ansonsten in der Sendung gibt es unter anderem Musik von Lloyd Cole. Big Deal ist dabei. Dann gibt es ein bisschen Hip-Hop-lastiges von Watsky und von AC Alone. Außerdem Musik von Tang, Club 8 oder Club 8 wahrscheinlich eher. Und auch Thundercat sind dabei. Aber erstmal hier weiter ein bisschen elektronisch, aber etwas ruhiger unterwegs mit Sorrow unter ihrem Track Shadow Doubt. Musik Das war Musik aus England mit Sorrow, einem Produzenten oder vielleicht sogar einem ganzen Team, ich weiß es nicht genau, welches sich an der Schnittstelle zwischen Ambient und Dubstep bewegt. Früher hat man sowas vielleicht auch mal Trip-Hop genannt, aber das wäre ja total uncool, das auf einmal so zu nennen. Dreamstone heißt das aktuelle Album von Sorrow und ich glaube, das ist auch das Debütalbum von diesem, glaube ich, sehr talentierten jungen Menschen aus England. Track ist Shadowed Doubt und für alle, die irgendwie noch Portishead kennen oder vielleicht auch Burial mögen, wenn es moderner ist, dem sei diese Platte auf jeden Fall ans Herz gelegt. Jan Roth ist Schlagzeuger und spielt bei der Formation Hundreds mit auf deren Live-Konzerten. Jetzt hat er sich selbstständig gemacht mit einem Debütalbum LOW betitelt, also LOW abgekürzt und hier kommt sein Track 17. Es gibt hier viel Klavier zu hören, aber auch eine ganze Menge an perkussiven Instrumenten. Jan Roth, ansonsten spielt er, wie gesagt, Schlagzeug bei der Band Hundreds, hier als Solokünstler mit seinem Debütalbum LOW. Und sein Track 17 war gerade eben zu hören. Das Ganze erschien auf Sinbus Records, einem charmanten kleinen Label aus Berlin, wo ab und zu wirklich gute Kleinode und lokale Künstler ihre Platten veröffentlichen. Charlie Boyer and the Voyeurs sind eine Band, die aus England kommen, und Kopf der Band heißt tatsächlich Charlie Boyer, spielt Gitarre und singt, wie es sich für einen Bandkopf gehört sozusagen. Und das Debütalbum Clarietta wurde aufgenommen von unter anderem Edwin Collins, also große Referenzen hier, und hier auch der Titeltrack von Charlie Boyer, Clarietta, vom Album. Oder wenn Sie sich ansprechen, können Sie auch Clarietta aussprechen. Charlie Boyers and seine Band The Voyeurs. Das Ganze klingt eher nach 70er Jahre Art Punk New York als nach zeitgenössischer Musik aus dem derzeitigen britischen Königreich. Aber ich finde es ganz gut, wenn auch mal wieder ein bisschen Retro-Sound vorherrscht, wenn es nicht gerade übertrieben wird. Also das Ganze hier eben Clarietta vom gleichnamigen Album. Wirklich eine ziemlich anständige Platte von einer jungen, neuen Band, die es gilt im Auge zu behalten. Und hier noch ein Track von ihnen, I Watch You. We'll be right back. Watch You. Das war ein Track von Charlie Boyer and the Voyeurs. Schöne neue Band. Das Ganze vom Album Clarietta. Nicht mehr ganz frisch am Start, sondern schon ein alter Haudegen. Das ist Lloyd Cole. Der ist geboren 61 in England und natürlich bekannt geworden Mitte der 80er Jahre mit seiner Band Lloyd Cole and the Commotions unter dem Debütalbum Rattlesnake. Damals großartiges Werk und auch das zweite Album von ihnen war dann ziemlich großartig mit vielen großen Hits drauf. Alle Gitarrenpop-Freunde, die sich damals schon für Musik interessiert haben, kennen Lloyd Cole natürlich. Muss ich hoffentlich nicht großartig vorstellen. Er hat jetzt eine neue Platte aufgenommen. Standards heißt diese, die diese Woche erscheint. Eigentlich hatte er gar keine Lust dazu, eine neue Platte aufzunehmen, weil er, keine Ahnung, nicht motiviert genug war. Dann wurde er gefragt von einem Online-Magazin, ob er nicht das neueste Bob Dylan-Album im letzten Jahr rezensieren wollte. Hat er eigentlich keine Lust zu, aber hat es dann irgendwie doch gemacht und dachte, Mensch, wenn Bob Dylan mit 72 noch so gut Musik machen kann, dann kriege ich das mit meinen etwas mehr als 50 Jahren irgendwie dann doch auch noch hin. Und gesagt, getan, diese Platte aufgenommen, zusammen mit Fred Mayer an den Drums und Matthew Sweet am Bass. Und rausgekommen sind 12 Tracks, die nicht zu den besten von Lloyd Cole gehören, aber alle Hardcore-Fans werden sich sicherlich die Finger reiben. Hier kommt Lloyd Cole mit seinem Silver Lake. Quatsch, falscher Track. Blue Like Mars heißt der Track hier von Lloyd Cole. We'll be right back. Could be anybody. Das waren Club 8. Club 8 kommen aus Schweden. Das sind einmal Johan Angergaard, kennt man auch von Bands wie den Legends oder den Acid House Kings. Und dann ist noch Carolina Komstedt dabei, die früher mal bei einer Band namens Pop Race mitgemacht hat. Die beiden machen als Club 8 auch schon seit vielen, vielen Jahren Musik. Ich glaube, so in den 90er Jahren ging es los. Das inzwischen achte Album Above the City ist gerade eben erschienen und die Musik darauf klingt so ein bisschen wie das, was man von Saint Etienne kennt, wenn sie keinen guten Tag haben. Also ähnliche B-Ware, was man hier musikalisch geboten bekommt, muss ich leider sagen, obwohl ich Club 8 eigentlich auch mal ganz gute Erinnerung habe. So richtig hat mich diese neue Platte hier nicht angefixt. Ihr hört den Sunday Service und der nächste Künstler kommt aus Berlin, heißt Dava und sein Track Relief hier zu hören. shall pass. And my conscience aware of all I have. And the fire keeps burning inside me. Dava, der eigentlich John Dava heißt, aber als Dava, als Künstler sozusagen, hat er hier seine Platte veröffentlicht. This Should Work heißt diese. Er kommt aus Wien, hat dort schon sehr viel Erfahrung gesammelt im Vorprogramm von diversen Bands und auch, glaube ich, in diversen Wiener Auftrittsorten schon auf der Bühne gestanden. Die Musik hier auf seinem Debütalbum This Should Work klingt so ein bisschen wie eine Mischung aus Tracy Chapman und José González und klingt dann doch ein bisschen zu viel nach Betroffenheitspop, wenn es nach meinem Geschmack geht. Relief, gerade der Track von Dava. Und als Kontrastprogramm für alle, die jetzt Ohrenschmerzen bekommen haben, hier kommen Iggy and the Stooges. Ja, Double D, das waren Iggy and the Stooges. Iggy Pop ist wieder zurück nach gefühlten 40 Jahren der Abstinenz, zumindest mit seiner alten Band, den Stooges. Hier mit einer neuen Platte, Ready to Die. Ich weiß nicht, was die Hard-Fan-Fraktion zu solchen poppigen Tracks sagt. Die alten Fans von Iggy and the Stooges, die das gut finden. Ich finde die Platte eigentlich richtig gelungen und vor allen Dingen auch, dass sie sozusagen im fast originalen Line-Up unterwegs sind. James Williamson an der Gitarre, Scott Ashton am Schlagzeug und Mike Watt eingestiegen für hier hieß er noch Ron Ashton am Bass, der, glaube ich, inzwischen als zeitlich gesegnet hat. Und Iggy Pop natürlich immer noch dabei mit hier als Frontman bei Iggy and den Stooges. Würde mich freuen, wenn die mal live auf Tour kommen. Ich glaube, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Dungeness sind ein Projekt aus irgendwo Kalifornien, Los Angeles, glaube ich, kommen sie her. Einmal Jan Wessner ist dabei, kennt man von Projekten wie White Oak oder auch Flock of Dimes. Und dann John Ahrens, auch bekannt von der Band White Alive. Dungeness haben ein selbstbetiteltes Debütalbum veröffentlicht vor einigen Wochen. Davon hören wir ihren Song Private Party. We might be quiet, but our eyes are gonna betray us, and we can. Das war die Private Party, so hieß dieser Track hier von Dungeness, von ihrem gleichnamigen Album. Die Band aus Kalifornien überrascht so ein bisschen mit erstmal einer vollen Pop-Breitseite und eigentlich ziemlich furchtbaren Sinti-Flächen, die man so hören kann, die so ein bisschen angestaubt klingen, aber dann irgendwie auch ein bisschen R&B dabei und Hip-Hop, was die Vocals angeht und auch mal ein bisschen reingescratcht wurde. Ich finde es dann irgendwie doch ganz spannend gemacht, das Ganze. Es hat Höhen und Tiefen und ich finde eigentlich Sachen, die ausprobiert werden, die neu sind, die Stile zusammenbringen, eigentlich immer, sage ich mal, befürwortenswert. Besser als immer nur im alten gleichen Saft zu schmoren und Sachen zu reproduzieren. Noch ein Track von Dungeness, der heißt This Could Be Home. Dungeness sind auf der einen Seite zuckersüß, aber auch ziemlich verstörend, was ihre Musik betrifft. This Could Be Home, der Track von ihrem gleichnamigen Album Dungeness, Musik aus den USA. Und letzter Track in der ersten Stunde beim Sunday Service kommt aus England von BBO, Silver Wilkinson. Das ist das neueste Werk von Stephen Wilkinson. Und wir hören mal rein in den Track hier, Mirroring All. Wirklich eine gute Platte hier von BBO. Thank you. Thank you.